يهدي له فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، es ist ein wenig leise. Eigentlich versuch bei dir vielleicht. Versuch bei dir. So. طيب. الله أعلم. Was los ist. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum. Wir fangen sofort mit den Fragen. Wer von den Admin hat Fragen zum Thema? Samir, du hast mir vielleicht Fragen geschickt. Aber ich war dann draußen. Ich finde bei dir nur die Fragen ab. Nein, nein, die sind alle da. Okay. Bitte keine Fragen mehr annehmen, wie ich schon gesagt habe. Frage, Barakallahu fikum, das wird Annahmeschluss war. Uhr. Jetzt nehmen wir keine Fragen mehr an. Und nur Fragen, die zum Thema sind, werde ich beantworten erstmal und dann, inshallah, sehen wir die anderen Fragen. Ich fange hier an. Es gibt hier drei, vier Fragen zum Thema erstmal. Was sind die anderen drei Dinge, für die man kein Geld nehmen darf, neben Adhan Barakallofik? Erstmal, ich habe gesagt, das ist sozusagen überliefert von Ibn Mas'ud radhiyallahu alayhi. Das heißt, Barakallahu fikum, das ist nicht sozusagen jetzt ein Hadith vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass man denkt, die Sache ist so. Aber trotzdem, Ibn Mas'ud radhiyallahu alayhi sagte, vier Sachen nimmt man dafür keinen Lohn. Adhan, das wird, dass man zum Adhan, zum Gebet ruft. Qira'at al-Quran, Quran lesen. Al-Maqasim, das bedeutet, wenn man zwischen den Leuten etwas teilt. Das bedeutet zum Beispiel, وَإِذَا حَضَرُوا الْقِسْمَةَ فَرْزُقُوهُمْ. Das bedeutet, wenn man zwischen den Leuten was gibt, du nimmst diesen Teil, dann nimmt man dafür nicht. وَالْقَضَى, das wird richten. Außer natürlich mit Bedingungen, das ist was anderes. Aber allgemein nimmt man dafür kein Geld. Das sind die vier Themen, Barakallahu fikum, was Ibn Mas'ud gesagt hat. Wie lernt man die Gebete, die man nach dem Adhan macht, vielleicht am besten? Indem du das liest und indem du das hörst und dann weiter sagst, bis du das gelernt hast. Machen die Frauen auch Adhan? Ja, die Frauen machen auch Adhan. Sollten Frauen auch Adhan machen, wenn sie alleine zu Hause? Ja, sie sollten Adhan machen. Darf eine Frau Adhan machen zu Hause, auch wenn der Mann da ist, wenn er vergessen hat, den zu sagen, und sie würde es nur sagen, damit er sich erinnert? Dann manche Männer haben, naja, ist kein Problem, wenn die Frau sowas macht. Das bedeutet, wenn sie ihren Mann erinnern will, da könnte sie auch in anderen Methoden machen, aber normalerweise am besten ist, dass sie ihm sagt, ich möchte beten, kannst du für mich bitte Adhan machen, damit ich beten kann? Und dann macht er für sie Adhan. Und wenn normalerweise ein Mann betet in der Moschee, Jama'a-Gebet. Das ist das Richtige. Aber die kann von ihm verlangen. Und wenn sie nicht verlangen kann, und die macht das sozusagen als Erinnerung, ist kein Problem, Barakallahu fikum. Auch Adhan macht man übrigens, wenn man zum Beispiel jetzt Angst hat, dass das etwas in der Wohnung ist, Teufel oder zum Beispiel Djinn oder solche Sachen. Oder Dracula. Wenn er nach Hause kommt, dann kannst du auch Adhan machen. Mit Dracula. Ja, man kann Adhan machen, Barakallahu fikum. Wenn man ein bisschen ängstlich ist, da könnte man auch Adhan machen, kein Problem. طيب, ich gucke mal bei den anderen, ob sie zum Thema was haben. wenn man unterwegs ist und man den Adhan hört, soll man dann rein in der Moschee gehen, um zu beten, obwohl man nicht die Absicht hatte, in der Moschee zu gehen, sondern was erledigen? Und was heißt Tarji' bei Adhan, jetzt für Frauen bezogen? Tarji' für Männer und für Frauen bezogen heißt, wenn du sagst, leise, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wenn du das machst, dann ist es genug. Dann ist es genug. Und dann sagst du laut, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wenn man Adhan hört, dann sollte man zum Gebet, außer dass du natürlich eine Entschuldigung hast. Zum Beispiel, du bist auf der Reise, du hast schon gebetet, du musst etwas erledigen, das heißt, du kannst nicht. Du hast eine religiöse Entschuldigung und du kannst vor Allah stehen, wenn er dir sagt, wieso hast du nicht gebetet in der Moschee, du sagst ihm, ja, ich hatte diese Entschuldigung. Und wenn du vor Allah stehen wirst und du hast das, dann ist kein Problem. Ich weiß nicht hier, ob Prüfung wichtig, mein Sohn. Ja, hier gibt es keine Fragen zum Adhan. Dann kommen wir erstmal hier.